So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Mag denn jemand quasi Versammlungsleitung machen? Gut, dass ich Stille hinterher rausschneide. Mach mal. Gut. Sollen wir erstmal über die Strafanzeigen-Sache sprechen, nachdem ja die Piraten einen Dienstherr an den Pranger gestellt haben, Sigi? Ich halte das aus, wenn die Piraten das aushalten. Was meinst du denn? Also, wenn ich davon halte, ist klar, hat das Blödsinn, aber gut, weil die der Meinung sind, dass das machen müssen, was wir machen. Es geht ja um die Frage, ob man zu einer Straftat anstiften darf und nicht, ob die Steuersünder gepackt werden sollen. Nein, ich habe da eine andere Meinung. Ich habe da auch schon mal auf der Liste was geschrieben. Wir machen bei allen möglichen Straftaten, stellen wir Lohnungen in Aussicht aus der rechtsradikalen Szene, zur Ergreifung von Tätern und so weiter und so fort. Und nur wenn es sich um Steuerrecht handelt, da darf man dann nicht dazu auffordern. Und ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass wir alle selber kleine Steuern kassieren. Also, das Argument finde ich übrigens gar nicht so ganz schlecht. Aber ich frage mich, warum das an anderen Stellen auch dann immer in Ordnung ist. Also ich finde es grundsätzlich immer blöd, wenn Recht gebeugt wird. Nicht nur bei Steuern, sondern überall. Du brauchst ja dann nur die Grundzeugenregelung, weil du anguckst. Ist ja nichts anderes. Naja, nee, die Grundzeugenregelung ist schon noch was anderes. Wo ist denn da der Unterschied? Da wird jemand nicht bestraft, weil er Informationen, die er hat, weiß nicht. Und normalerweise würde der Sache im Bett bestraft. Naja. Aber ich gehe nicht hin und lock zum einen mit mehreren Millionen Euro und stifte an, die Straftat erstmal zu begehen, damit er das machen kann, sondern er hat die Straftat ja ohnehin begangen und dann ist es strafmildernd. Also deswegen sehe ich da nicht die hundertprozentige Parallele. Ein bisschen schon, aber ist mir auch zu plump, nur wegen der Steuersache. Ich finde das einfach blöd, wenn Amtsträger dann einfach mehr dürfen als alle anderen auch. Und das, ich denke einfach, der Staat muss sich auch an seine eigenen Regeln halten. Darum geht's mir einfach nur. Ja, und dafür gibt es entsprechende Institutionen in Deutschland, die sowas feststellen, also, ob das legal ist oder nicht. Und gerade mal diese Geschichte CD-Ankauf ist auch wirklich höchstrichterlich abgedeckt. Gut, jetzt kann man natürlich das Verfassungsgericht in Frage stellen oder andere gerichtliche. Nee, das ist ja in Ordnung. Ich bin sogar der Meinung, mich kotzt sogar an, wenn ich höre, dass dann auf einmal Steuersünder nur 30% bezahlen sollen. Ne? Dann werden sie da zwischen 21 und 41% war es dann, glaube ich. Ich weiß nicht, wann 21, irgendwann 41. Aber schlussendlich werden ja Steuersünder dann noch dafür belohnt. Habe ich doch richtig verstanden, oder? Also, wenn du zum Beispiel das geplante Abkommen mit der Schweiz anguckst. Das meine ich, ja. Können so Steuerhinterzieher sagen, ja, jetzt oute ich mich, dann muss der Schweizer Staat 25% versteuern, ist ein günstiger Steuersatz, haben wir beide garantiert nicht. Ja, das ist zum Beispiel ein Ding, was ich dann gar nicht mehr verstehen kann. Also deswegen, die Steuersünder sollen ja nicht auf einmal freigestellt werden, das wäre eine Lachsalbe. Nur wie gesagt, die Sache mit dem Recht beugen, das ist dann so eine Nummer, die ich dann halt für fragwürdig halte. Deswegen, wenn der Steuerfahnder, der Leiter von der Steuerfahndung das gemacht hat und der Borjans dahinter stand, da muss man einfach fragen, warum könnt ihr das machen? Warum könnt ihr zu jemandem hingehen, hey, begeht mal eine Straftat? Und dann ist immer so die Frage, Zweck heiligt die Mittel, ist zwar die Nazi-Keule, aber so hat das ganze Dritte Reich funktioniert. Ja, schön ist das nicht. Also, da gibt gar nichts dran zu rütteln. Und Geschmäckle hat die ganze Geschichte auch. Nur sehe ich im Moment da, ja, auch über den gesetzlichen Weg gegen Chancen. Du siehst doch selbst, dass das bekannt ist, dieses Steuerabkommen mit der Schweiz. Wenn man da hingeht und sagt, die Schweiz muss ihre eingelagerten Gelder aus deutschen Landen öffentlich machen, dann wirst du das nicht durchgehen. Das Finanzamt kann doch schon bei Schweizer Konten abfragen, wenn da irgendwas ein bisschen bekannt ist oder nicht. Also da brauchst du also zumindest, muss das schon ein dringender Tatverdacht sein. Also einfacher Verdacht, eigentlich nur dringender Tatverdacht. Und dann kannst du bei den Schweizer Behörden eine Auskunft beantragen und ob du die dann kriegst, nochmal dahin stellst. Ah, okay, ich dachte, das wäre einfacher für die deutschen Behörden. Naja gut, sonst alle kommentarfrei dazu. Also nehme ich aber, Sigi, du hättest die Strafanzeige nicht gestellt. Ich hätte die Strafanzeige mit Sicherheit nicht gestellt, weil, weiß ich nicht. Ah, okay. Man kann das vertreten, was du sagst. Kann das verstehen, wenn man jemand zu einer Straftat, zumindest in der Schweiz eine Straftat ist, anstiftet, dann ist ja die Frage, ob das wirklich von unserem Rechtssystem geduldet werden und ob das in Ordnung ist. Da kann man sicherlich unterschiedlicher auch nicht sein. Aber für mich sind, vielleicht liegt das auch immer, ein Beruf, Steuerhinterzieher, genauso Straftäter wie andere. Und um die zu erwischen, ist vielleicht manchmal ja der Rand der Legalität erlaubt. Naja, ich frage mich nur manchmal, wie schnell Menschen bestraft werden für Steuerhinterziehung. Ich meine, das Argument ist zwar auch mittlerweile platt, weil das schon x-fach gebracht wurde. Aber wenn ich jetzt einen Baseballschläger nehme, auf die Straße gehe und dir damit einen drüber ziehe, am besten saube ich mir vorher noch einen, aber ins Gefängnis komme ich dafür nicht. Aber wenn ich Steuern hinterziehe, dann sieht es schon übel aus. Das sind so Dinge, die mir dann immer schwer fallen. Wer geht in Deutschland wegen Steuern hinterziehen ins Gefängnis? Aber wer geht denn in Deutschland wegen hinterziehen ins Gefängnis? Das sind doch absolute Ausnahmen. Ich habe keine statistischen Zahlen, aber das Strafmaß dürfte in der Regel recht ordentlich sein, oder liege ich da falsch? Also Steuerhinterziehung in Deutschland, wenn du wirklich entdeckt wirst und so weiter, also bevor du da in Haft kommst, ne, kriegt das der Name nicht an, von so einem tollen Kochenminister da. Zumwinkel, ja. Der hat richtig so einen ein. Die haben damals an Grab so ein Exempel statuiert, aber die Steuerhinterziehung kommt in Deutschland nicht im Bau. Das ist in Amerika anders. 5 Euro, 5 hinterziehen, das ist nach. Ja gut, Amerika ist eh doof. Gut. Also ich glaube, so heftig haben wir es ja heute gar nicht. Fangen wir an mit der Kreismitgliederversammlung. Habt ihr mitbekommen, dass die Einladung dann tatsächlich endgültig dann rausgegangen ist und dass Harald festgestellt hat, ich weiß nicht, ob du das letzte Mal schon gesagt hast oder ob wir darüber telefoniert haben, dass Harald festgestellt haben, dass es so in Ordnung ist. So sagt zumindest der Vorstand. Das ist zumindest mein Wissensstand. Weiß irgendwer was anderes? Gut, dann können wir Top 1 abhaken. Wie sieht das eigentlich aus, die Mitgliederversammlung, außer dass wir jetzt die Einladung da zusammen mit unterhalten wurden, denken an Mandel noch über irgendwelche Vorschläge oder machen wir das? Das sollten wir tun, also Kreismitgliederversammlung, das sollten wir direkt fürs nächste Mandel auf die Tagesordnung setzen, das mache ich jetzt sofort. Wie das denn überhaupt ablaufen soll, Geschäftsordnung, was wir nicht so alle brauchen, aber ich bin nicht so der Formalheld. Ja, aber da müssen wir, denke ich, mal ein paar Sachen im Vorfeld, denke ich mal, hier im Mumble besprochen werden, ne? Ja, für die Ehren, denke ich mal, müssen wir da aufhören. Ja, sicher. So, ich habe jetzt mal Orga-Kreismitgliederversammlung aufgeschrieben. Mir fällt jetzt so ein, wenn dann in die Entwicklung, weiß man dann, in die Entwicklung Reiseverband geht, aber dann Profilraten, kann man sich im Vorfeld schon mal überlegt, wie viel Schlagen wir denn überhaupt vor, was sollen die für Aufgaben haben und so, dann müssen wir, denke ich, mal hier in Mumble irgendwo besprechen. Da ist schon viel drüber geredet worden, aber so ganz konkret war es eigentlich noch nie, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Christian, was haben wir denn da gesagt bisher? Was meinst du jetzt genau? Ja, wie viele Büropiraten wollten wir haben? Da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, oder? War da mindestens 3, ne? Wegen Vertretungsregel und so, ne? Ich schreib das mal so rein. Da müssten wir halt entscheiden, ob wir dann mehr brauchen. Aber ich glaube, ne, eine ungerade Zahl macht immer am meisten Sinn. Wegen Stimmrecht oder was? Ja. Aber die Büropiraten haben ja eh kein besonderes Stimmrecht. Und wüsste ich zumindest nicht. Ich meine, das wäre ja komisch. Keine Ahnung, ich habe mich also noch nicht so mit beschäftigt, aber ich meine, das stand auch in Wiki und so zu Büropiraten und so, dass da halt am besten eine ungerade Zahl, mindestens 3. Also 3 oder 5. Ja. So, ich schreibe erstmal, ich habe mindestens 3 geschrieben, ja? Ja, da ich so gelesen habe, also Büroberatung, da haben wir ja auch Leute gehört, da habe ich mal ein bisschen mit dem Wiki gearbeitet. Also die gängigsten Funktionen, habe ich da verstanden, ist ein Verwaltungspirat, ein Pressepirat und ein Finanzpirat oder sowas, ne? Und Finanzpirat. Ja, ich weiß schon, wen ich dafür vorschlage. Darauf kommt es nicht an. Ich will jetzt nur sagen, die haben ja dann irgendwelche, auch da ist ja auch irgendwie eine Aufgabe dran geknüpft an deren Funktion, ne? Ja, ich glaube, Christian kann da jetzt mehr zu sagen als ich. Also mir war bisher eigentlich nur Presse- und Verwaltungsberat bekannt von den Funktionen. Was jetzt die Trennung zwischen dem normalen Verwaltungsberat und Finanzpiraten ist, keine Ahnung. Also der Finanzpirat würde ja so ein bisschen das machen, was der Schatzmeister sonst machen würde, stelle ich mir so vor. Und der Verwaltungspirat hat eben die Möglichkeit, auf alle Daten zuzugreifen, Mitgliederschreiben zu organisieren oder was auch immer. Gut, aber ich glaube, das sollte man in einer größeren Runde machen nächste Woche, in der Hoffnung, dass dann mehr kommen. Aber das haben wir es jetzt schon mal auf die Tagesordnung für nächste Woche grob draufgesetzt. Ist das okay so? Oder wollt ihr das jetzt im Detail? Da muss man in einer größeren Runde drüber sprechen, glaube ich. Kann man ja vielleicht ein bisschen über die Mailingliste machen, dass wir da ein bisschen rumfragen, dass das alle so ein bisschen mitkriegen. Stammtischrede, Sigi, was gibt's Neues? Ja, Termin steht, ist im Wiki eingestellt, Flyer werden gedruckt, Presse wird eine Woche vorher informiert, ja, schöne Location. Oh, Harald ruft gerade an, ich bin mal kurz weg. Ich höre gerade, dass der Harald in Kürze dazu stößt. Irgendwas mit Autopannung, Pannung und Kupplung kaputt und derartigen Geschichten. Hattest du gerade noch was Spannendes gesagt zum Stammtisch in Rede? Die letzten, ich hatte ja gerade den Kopfhörer abgenommen. Ja, ich habe gesagt, wir haben eine richtig gute Location, also ich schon mit dem Hotel zu Alten Port Elbert in Reching. Ja, nein, das ist auch in Rede. Und da haben wir WLAN? Der Guido Herzog, der Brauhaushebel, ist auch Pirat, der hat das wohl organisiert, weil wir den kennen. Und ja, da müssen wir, glaube ich, den Abend bei euch die Gebühren zahlen. Aber da ich Ach ja, ich erinnere mich, hat er geschrieben. Da ich Bernd Elbers dann kenne und denke mal, sobald der Stammtisch unterwegs ist, wird auch dabei. Auf jeden Fall hat er ein gutes, sicheres WLAN. Also für funktionierendes WLAN bin ich auch bereit, durchaus was zu bezahlen. Ein Bier kostet Geld, ein WLAN kostet Geld. Ich fand die Preise jetzt zwar schon recht üppig, aber herrje, das ist mir lieber, als wenn ich gar keine Möglichkeit habe. Naja, aber das ist natürlich auch gut. Ich kenne WLAN, ich habe da schon mal die Verantwortung gemacht, er hat auch einen Saal dabei und so weiter. Also da ist eine gute Location. Gut. Ja, Meldegesetz, ne? Da habe ich einen Haufen Post gekriegt. Das Blöde, ich habe selber noch nicht mal alles gesichtet. Fakt ist, ich wollte scannen, ich habe mir jetzt aus der Firma noch einen Scanner mitgebracht, den muss ich aber erst anschließen, muss ich darum kümmern. Nee, bei meinem schönen Gerät, da funktioniert der das schnallt nicht mehr, wenn mehrere Blatt Papier da reinlegt. Und ich gebe zu, dass ich mich geweigert habe, das ganze Papier von Hand einzeln zu scannen. Und dann müsste ich pro Seite eine E-Mail erzeugen. Also das ist ja Beschäftigungstherapie, da hatte ich zugegebenermaßen keine Lust zu. Wir wollten das sowieso bis zum 1. sammeln, ne? Eben, genau. Ich könnte dann einen Scan machen, komplett von allen anschreiben, die lege ich alle mal auf den Einzug und dann wird am Ende ein PDF draus. Das wäre vielleicht am sinnvollsten, glaube ich. Ja, dann gibt's ja heute Abend eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel, ne? Huh? Ach so. GEMA. Was ist damit? Ja, ich schreibe es gerade rein. Also Jens Ballerstedt hat sich angeboten, mit mir einen Podcast darüber zu machen, wo wir dann die ganzen schweinischen Kleinigkeiten lernen werden. Ja, wir hatten ja in der letzten Sitzung gesagt, dass wir eigentlich nicht viel über alle Details wissen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Regelungen und Kriterien, wann ein Gastronomiebetrieb da jetzt in die GEMA-Falle tappt und ab welcher Höhe und was es kostet. Das wissen wir ja alles so genau nicht. Und das wäre natürlich schön, wenn wir uns dann da auf diese Kneipenmeile begeben, wenn wir dann zumindest drüber reden könnten und den Leuten erklären könnten, wie das aussieht. Und das können wir dann nachher machen, wenn ich einen Podcast gemacht habe. Und dann kann man sich das alles in Ruhe anhören und vielleicht auch zweimal, sodass man das einigermaßen drauf hat. Und der Jens Ballerstedt hat mir, ich denke, dass wir es in den nächsten 10 Tagen hinkriegen. Man hat nichts verstanden, Sigi? Ich habe gesagt, gut, kann man sich dann in Ruhe anhören, weil okay. wenn man dann so eine Kneipenweile losgeht und mit den Wirken wirklich sprechen will, dann muss man noch ein bisschen was an den Büchern haben. Das muss halt schon ein bisschen untermauert sein. Ja, ist ja schon ganz nett. Ich stelle mir das auch so vor, dass man sagt, wie viel Umsatz machen sie denn? Sie sind doch bestimmt über der Größenordnung von, was weiß ich, 100.000 und dementsprechend müsste das ja so sein, dass sie zahlen müssen im Jahr Summe X, wir vermuten das und dann wirkt das natürlich ganz anders, als wenn man ganz ahnungslos da steht. Ne? Bisher habe ich ja nur irgendwelche Summen gehört, der eine muss 120.000 bezahlen, der andere noch mehr oder weniger, aber wann und wieso und warum habe ich noch nicht ganz verstanden. Oder eigentlich gar nicht. Ja, wenn keiner näher mehr einen Tagesordnungspunkt hat, dann wären wir ja in Rekordzeit heute durch. Vielleicht warten wir noch eben auf Harald. Vielleicht hat der ja noch was. Ist das okay für euch, wenn wir es einfach so laufen lassen? Stille schneide ich hinterher raus und dann wird sich der Harald gleich melden. Ja, gibt sonst noch irgendwie was? Nee, ich sag ja gerade, wenn ihr nichts dagegen habt, dann warten wir einfach darauf, dass der Harald dazukommt. Der müsste ja jede Minute auftauchen, weil er vielleicht noch was hat. Wenn das für euch in Ordnung ist, würde ich die Sitzung noch so lange offen lassen. Sonst, wenn ihr sagt, wir sollen zumachen, nicht warten, dann machen wir jetzt halt zu. Ja, hier ist gut, ja, so zumachen. Ich nehme jetzt meine Frau in der Hand und die Seniorenmäßig in den Kurs. Sowas ist zum Beispiel ein schlagendes Argument. Dann grüßt deine Frau und ich wünsche dir einen schönen Abend. Ciao. Bin mal eben kurz weg. Hallo, jetzt höre ich mal viel los. Hört ihr mich? Ja. Alright. Harald? Ja, ich bin gerade reingekommen. Ich bin auch gerade zurückgekommen. Sollen wir dir mal eben berichten, was bei der Großkonferenz heute so angefallen ist? Genau, ich wollte gerade das Spocken-Mumble-Pad aufmachen, um zu gucken, was ihr da schon alles eintreibt. Seitenweise. Na, ich kann eben kurz für dich zusammenfassen. Wir haben die Kreismitgliederversammlung angesprochen, da ist ja die Einladung rausgegangen, das hat also funktioniert. Ich habe das als Top gesetzt fürs nächste Mal, da wollen wir dann über die Orga der Kreismitgliederversammlung sprechen. Wann ist sie gekommen, die Einladung? Boah, weiß ich nicht. Soll ich mal nachgucken? Ja, aber ich habe es irgendwie noch nicht gefunden in meinem ganzen Boost an E-Mails. Ich finde es jetzt auch spontan nicht. Was denn mit den anderen? Ja, ich sehe tatsächlich drei Anwesende. Ist ja wirklich ein großer Stammtisch heute hier. Ja, Sigi war ja auch schon da. Der ist nur schon wieder weg. Freitag, den 17.08. habe ich eine E-Mail. Das passt, ja. Sag mal eben den Betreff, bitte. Piratenpartei NRW-Mitgliederverwaltung. Einladung zur Kreismitgliederversammlung für Kreisborgen. Gut, dann wäre das ja beantwortet. So, zum Top 2. Der Stammtisch steht, es ist alles organisiert. Deswegen haben wir da gar nichts mehr groß zugeschrieben. Zu Top 3 haben wir Meldegesetzantworten in rauen Mengen bekommen, da mein Scanner defekt ist, ich aber schon einen neuen da stehen habe. Und wie eh gesagt haben, wir sammeln das alles, müsste ich mich jetzt erstmal hinsetzen, das Zeug scannen, aber dann machen wir hinterher einen dicken Scan von allem. Und Top 4, GEMA-Podcast, ich mache einen Podcast mit Jens Ballerstedt, damit wir alle Details über die GEMA-Regelung kennenlernen. Und das war's dann schon von heute. Gut. Habt ihr gestern die Aktion mit Johannes Ponada mitbekommen? Nein, was war denn da? Also ich habe gestern während dieses Jauch-Aktionen, wo es ja um auch Rees und Borjans und so weiter ging, habe ich gedacht, man muss jetzt doch nochmal an den PC gehen und gucken, was die ganzen Deppen jetzt dazu wittern. Ne? Und naja, auf jeden Fall war da gut was los und dann kam so um 11 Uhr oder kurz vor 11 kam ein Twitter-Tweet, der war gerade irgendwie 2 oder 3 Minuten alt, Johannes Ponada jetzt im Mumble zur Spenden, zum Spendengate. Okay, bin ich da erstmal reingegangen und da waren das tatsächlich 100 Leute und von irgendwie 180 oder 190, die insgesamt im Mumble waren. Und es ging darum, dass Johannes Ponada ja zu so einer Spendenaktion oder Leute aus dem Team Paul Geff zu einer Spendenaktion für Johannes Ponada als Grundeinkommen für Ponada aufgerufen haben. Und ja, also den ganzen riesen Shitstorm über. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Den ganzen Hintergrund kenne ich natürlich sehr wohl, weil ich ja gerade einen Podcast mit ihm dazu gemacht habe. Und auf jeden Fall war es dann so, dass eben dann angeregt worden war, kurzfristig das im Mumble öffentlich zu besprechen. Und dann waren so die ersten Redner, die ich gehört habe, mal war ich mit Rednerliste, da war ich dann irgendwie dann auf Platz 17 oder sowas, als ich mich dann eingetragen habe. Und so die ersten, die waren dann halt richtig krass drauf, ne? So nach dem Motto, ja, und das ist alles scheiße und das kannst du nicht machen und eigentlich musst du zurücktreten und geh doch zu McDonald's arbeiten, dann hast du doch irgendwas, wo du wenigstens ordentlich Geld verdienen kannst, auf eine ordentliche Art und Weise. Und das war schon unterste Gürtellinie teilweise. Ne? Ja, und dann habe ich mich natürlich mal mit meinem Hintergrund zu dem Thema Künstler überhaupt und meinen Eindruck von Johannes Ponada speziell geäußert und habe dann auch, weil das so krass war die ganze Zeit, mir dieses Statement dann auch vorher tatsächlich in meinen Word getippt, damit ich da nicht einfach nur durch die Gegend schwafel und habe dann viele Plus Eins dafür bekommen und war der Einzige, wo Johannes Ponada dazu geschrieben hat. Herzlichen Dank. Die Sache ging dann bis kurz vor eins. Kannst du denn mal sinngemäß wieder... Also erstmal weiß ich, es gibt eine Aufzeichnung davon. Die Aufzeichnung hat mir der Harry L. Weber heute auch zukommen lassen. Die Aufzeichnung ist aber bei mir nur Backup und die wollte Bernd Pirat in den Sitzungspodcast im Krähen das haben. Das muss ja solche Wellen schlagen. Ich weiß, dass ich den Podcast, den der Johannes Ponada hatte mich um den Podcast gebeten, eben wegen des Spendengates, und wo er im Wesentlichen eben gesagt hat, ich habe nie zu irgendwas aufgerufen, ich habe niemanden gebeten, mir Geld zu spenden, und wo ja im Kern halt auch rauskommt, dass er nicht einfach nur irgendwie Geld bekommt, sondern dass er auch eine Kasse einbezahlt. Und das ist ja schon ein ganz entscheidender Unterschied. Naja, jedenfalls soll da heute Abend eigentlich noch diese ganze Mammelsitzung in unserem Sitzungspodcast online gehen. Aber ich hatte heute auch keine Zeit, mich da drum zu kümmern. Und ich denke, der Bärenpirat wird das gleich noch machen. Ja, auf jeden Fall war es eben so, speziell die süddeutschen Landesverbände, allen voran die Baden-Württemberger, die waren natürlich wieder Typen ihrer Schaffe-Schaffler-Häuser-Bauer-Mentalität etwas drauf. Und so zum Ende hin waren dann aber auch hier der Kai Gödde und so weiter Leute, die sich dann durchaus sehr differenziert und auch durchaus sehr sinnvoll geäußert haben. Ja, dann wird das ja bestimmt, weil das war bei Jauch, ne? Bin mal gespannt, ob was man überhaupt bei YouTube dann sehen kann. Ja, bei Jauch war ja, wie gesagt, die Aktion wobei ich so aus meiner Sicht, wenn ich die Anzeige der vier mir so vor Augen führe, ist vor Jahren ein paar Sprüche gebracht, wo er sich durchaus im Kopf und Kragen geredet hat. Das ist im Sinne der Anzeige nutzt, weil du warst sie ja jetzt sehr abgehakt. Nochmal, du warst sehr abgehakt. sind und dementsprechend. Also Borjans hat so 2-3 Sprüche gebracht, die man im Sinne dieser Anzeige durchaus nutzen kann gegen ihn. Und war er selber hat eigentlich mit diesem Ankauf der CDs nichts zu tun, außer dass sein Ministerium da natürlich irgendwie involviert ist. Und das waren dann schon so Statements, dass er selber diese Geschichte eben befürwortet und auch weitere CDs kaufen wird oder so Sprüche hat er da gebracht. Und dementsprechend ist das dann schon eine Sache, die für ihn durchaus problematisch werden könnte. Ja, harren wir mal der Dinge, aber das ist ja ein eigenes Thema. Aber du bist echt mit schlechter Verbindung heute, Harald. Ja, im Moment lädt mein blödes Programm hier wieder die Sicherheitssoftware und dann ist er immer ziemlich überlastet, der Rechner. Ja gut, sollen wir den offiziellen Teil mal beenden? Keine Gegenrede, dann würde ich sagen, ich danke euch und stoppe dann mal die Aufnahme.